1973. Elvis Presley ist 38, er hat noch 4 Jahre zu leben und ist ein König im Vorruhestand. Zu seinen Glanzzeiten war er der King of Rock and Roll, aber die sind längst vorbei. Einerseits. Andererseits steht er 1973 wieder ganz oben. Mit der Fernsehshow Elvis Aloha from Hawaii erreicht er sagenhafte 1,5 Milliarden Zuschauer. Das dazugehörige Live-Album springt an die Spitze der Charts. Nachdem Elvis den Großteil der 60er mit seichten Filmen vertan hat, feiert er 1968, ebenfalls mit einer Fernsehshow, ein unverhofftes Comeback. Von 1969 bis zu seinem Tod gibt er über 1000 Konzerte, mehr als die Hälfte davon in Las Vegas. Den verfetteten Körper in einen weißen Jumpsuit gequetscht, stark schwitzend, vor einem Publikum aus reichen Rentnern bedient er vor allem die Sehnsucht nach dem guten alten Elvis. Damals in den 50ern bei Sun Records. Bringt mir einen Weißen, der wie ein Schwarzer singt, und wir werden reiche Leute sein, fordert Studioboss Sam Phillips, erfindet Elvis und gemeinsam werden sie tatsächlich reich. Der weiße Sohn eines Lastwagenfahrers aus Tupelo, Mississippi, singt wie ein Schwarzer. Elvis zertrümmerte die Grenzen zwischen dem Amerika der Weißen und dem der Schwarzen, indem er den Gospel und den Beat des Rhythm and Blues mit der stolzen Melancholie der weißen Country-Sänger zusammenwirbelte. So stand es im Spiegel. Andere, vor allem Afroamerikaner, sehen das anders. Für sie ist Elvis der weiße Mann, der dem weißen Publikum schwarze Musik verkauft und damit Millionen verdient. Soweit die Vorgeschichte zu Elvis at Stacks. So heißt auch die 3-CD-Box, edel aufgemacht, mit Liner Notes des Rockhistorikers Robert Gordon. Stax ist die andere große Plattenfirma in Memphis, neben Sun. Gegründet von 2 Weißen entwickelt sich Stax in den 60ern zur Hochburg der Soul-Musik. In den Studios von Stax entstehen Evergreens von Otis Redding, Wilson Pickett und Isaac Hayes. Die Hausband von Stax ist Booker T and the MGs, 2 Weiße und 2 Schwarze Musiker. Booker T and the MGs Melting Pot, einer ihrer größten Hits. Der Titel ist Programm, Amerika als Melting Pot, als Schmelztiegel. Das ist in den 60er Jahren der Gegenentwurf zum grassierenden Rassismus. Gerade in den Südstaaten sind Aufnahmestudios und Konzerthallen oft die einzigen Orte, an denen Schwarze und Weiße ungehindert zusammen sein können. 1973 nun klopft Elvis bei Stax an. Die Studios sind gleich um die Ecke von Graceland. Wird er bei Stax zum Soulman? Ist das seine künstlerische Renaissance? Die Antwort ist ein klares Ja und Nein. Some gotta win, some gotta lose. Good time Charlie's got the blues. Ja, Elvis ist immer noch ein verdammt guter Sänger. Nein, nur weil er bei Stax aufnimmt, wird er nicht zum Soulman. Zumal er für die Aufnahmen seine eigenen Musiker mitbringt, die Stax Houseband kommt kaum zum Einsatz. Aus den nächtlichen Sessions haben es jetzt 55 Aufnahmen auf 3 CDs geschafft. Elvis covert Chuck Berry, er schüttelt ein paar Schlager aus dem Ärmel oder inszeniert das große Drama. Etliche Songs gibt's gleich in mehreren Versionen, zum Teil bis dato unveröffentlicht. Eine Fundgrube für Sammler. Wenn auch Elvis-Fans einiges davon schon aus dem 1998er Album Rhythm and Country kennen. Dieser Titel trifft's ganz gut, schließlich war schon der Rock'n'Roll der 50er ein schillernder Bastard aus Rhythm and Blues und Country. Elvis at Stax ist ein interessantes Zeitdokument eines aus der Zeit Gefallenen. Ein großer Sänger, der die Orientierung verloren hat und Halt sucht in der Vergangenheit. Gerne auch bei Evergreens. Blue, Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Your heart can hold. Please say, say you and your Spanish. Hey.